Wissenschaft im Brennpunkt. Das ist dennoch für mich ein Schritt in Richtung mögliches reproduktives Klon. Man wird dann vielleicht noch die Bedingungen beim Affen verbessern, um dann zu sehen, naja, das könnte man dann auch bei Menschen dann auch entsprechend verbessern. Ich vermute mal, dass es dann irgendwelche Menschen gibt, die das dann vielleicht versuchen wollen. Die Schreckensvision ist wieder da. 16 Jahre nach der Geburt von Klonschaf Dolly rückt sie in greifbare Nähe, die genetisch identische Kopie eines Menschen. Das schließen auch Experten nicht mehr aus, wie etwa der Stammzellforscher Hans Schöler, den wir gerade gehört haben. Eine Arbeitsgruppe um Shukrat Mitalipov hat den ersten geklonten menschlichen Embryo präsentiert. Was fängt man damit an? Was kann daraus werden? Das sind die Fragen, die uns in den nächsten 30 Minuten beschäftigen werden. Und dazu begrüßt Sie Christiane Knoll. Im Studio ist mein Kollege Michael Lange. Herr Lange, lassen Sie uns zunächst einmal die Fakten klären. Es ist ja noch kein geklonter Mensch auf die Welt gekommen. Was ist das, was in den Reagenzgläsern schwimmt? Es ist ein geklonter Embryo und das heißt, er ist mit der klassischen Klonmethode erzeugt worden. Das geschieht so, dass zum Beispiel eine Hautzelle entnommen wird. Aus dieser Hautzelle entnimmt man das Erbmaterial, den Zellkern, und dieses Erbmaterial spritzt man in eine Eizelle, die kein eigenes Erbgut hat. Das heißt, da entsteht ein kleiner Embryo, nur unter dem Mikroskop zu sehen, ist so eine kleine Kugel, und aus der lassen sich embryonale Stammzellen gewinnen, diese Zellen, die zu verschiedenen Zelltypen werden können oder die sich auch zu Organen entwickeln sollen. Die Forscher haben jetzt geschafft, was andere nicht geschafft haben, und das über Jahre hinweg. Welche Tricks sind dabei zum Einsatz gekommen? Im Grunde genommen ist das eine handwerkliche Arbeit, wie auch beim Klonschaf Dolly. Die Forscher haben immer wieder versucht, die mussten dieses Erbmaterial in Eizellen hineinspritzen und das musste alles zu einem Embryo sozusagen heranwachsen. Sie haben bei den Chemikalien ein bisschen experimentiert, zum Beispiel Koffein aus dem Kaffee haben sie zugesetzt. Das haben viele andere Arbeitsgruppen nicht gemacht und dann hat es irgendwann nach viel Versuch und Irrtum funktioniert. Überzeugt das die Fachwelt? Vor 10 Jahren gab es ja schon mal eine Erfolgsmeldung und die hat sich als Fälschung entpuppt. Die Fachwelt ist heute viel skeptischer als damals und man schaut ganz genau hin. Die Wissenschaftler haben das Fachjournal Cell gewählt, weil es als ganz besonders seriös gilt. Und sie haben sich auch sehr viel Zeit gelassen. Deshalb gehen alle Wissenschaftler davon aus, dass es diesmal wirklich geklappt hat. Trotzdem nochmal die Frage, warum hat es so lange gedauert? Was ist am Menschen anders als beim Schaf, bei der Maus, beim Rind? Es steht einfach nicht so viel Zellmaterial, so viele Eizellen zur Verfügung. Man muss natürlich viel sorgfältiger arbeiten und die meisten Wissenschaftler haben das auch gescheut. Die Arbeit ist ja nicht unumstritten, aber die Wissenschaftler von der Universität Oregon, die haben wirklich 10 Jahre hartnäckig damit gearbeitet, haben immer an Affen gearbeitet und immer wieder ausprobiert und deshalb hat es so lange gedauert. Sie hatten Mitalipov besucht, als er mit den Affen erfolgreich war. Was ist das für eine Arbeitsgruppe? Ach, es ist eigentlich eine ganz normale Universitätsarbeitsgruppe. Die forschen etwas isoliert in einem großen Nadelwald, etwa 15 Meilen von Portland in Oregon entfernt. Also sind nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit und sie scheuen auch ein wenig die Öffentlichkeit. Aber es wird doch sehr sorgfältig gearbeitet. Alles, was dort an Ergebnissen herauskommt, wird publiziert. Also man legt Wert darauf, dass man eine ganz gewöhnliche Universitätsarbeitsgruppe ist. Und nun haben wir also diese Stammzellen aus geklonten Embryonen. Das große Ziel, das von den Forschern nach Dolly ausgegeben wurde, ist ja die regenerative Medizin. Die Hoffnung, ein Rohstoff, aus dem sich perfekter Ersatz schaffen lassen sollte für kranke Zellen. Wir haben einmal zusammengestellt, was aus diesen Plänen geworden ist. Defekte Organe, zerstörte Gewebe, die einfach wieder nachwachsen. Das ist der große Traum der regenerativen Medizin. In den Labors der Stammzellenforscher ist er bereits Wirklichkeit. Wir sind hier im Planarium. Hier halten wir unsere Planarien in kleinen Plastikgefäßen. Kerstin Bartscherer forscht im Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Ihr Forschungsobjekt sind einfache Plattwürmer, auch genannt Planarien. Die junge Wissenschaftlerin öffnet eine der Plastikdosen. Im klaren Wasser schwimmen ein paar braune Gewebefetzen. Wenige Millimeter groß. Hier sind kleine Stückchen, die regenerieren gerade alle. Das sind keine kompletten Würmer. Also die wurden wohl geschnitten. Das machen wir so, wenn wir viele Würmer brauchen, dann schneiden wir die durch und dann regenerieren die. Aus einzelnen Stücken werden wieder vollständige Tiere. Kein anderes Lebewesen regeneriert so gut und so schnell wie die Plattwürmer. Also wenn man zum Beispiel den Kopf abschneidet, dann wächst dieser Kopf wieder nach mit gesamtem Hirn und dem ganzen zentralen Nervensystem. Am liebsten hätten die Forscher, dass alte oder kranke Organe auch beim Menschen einfach wieder nachwachsen würden. Da dies vorerst nicht möglich ist, züchten die Wissenschaftler verschiedene Formen von Zellen für die Regeneration. Die meisten Forscher setzen dabei auf embryonale Stammzellen. Um sie zu gewinnen, brauchen sie wenige Tage alte Embryonen. Unter dem Mikroskop sehen sie aus wie winzige Kugeln. Die Zellen im Innern der Kugeln sind das Rohmaterial für die embryonalen Stammzellen. Nach Ansicht des Stammzellenforschers Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin sind sie für die Forschung unentbehrlich. Im Gegensatz zu den Körperstammzellen haben sie den großen Vorteil, dass man sie in der Kulturschale unbegrenzt vermehren kann. Und sie haben außerdem den Vorteil, dass sie alles machen können. Sie können alle Zellen unseres Körpers bilden und sie können sie in großen Mengen kultivieren, sodass sie dann, wenn sie die Zellen aus diesen embryonalen Stammzellen ableiten, sie genügend Zellen zur Verfügung haben, um diese beispielsweise zu transplantieren. Um kranke Gewebe zu heilen, haben die Forscher die embryonalen Stammzellen in vielen Tierversuchen getestet. Und kürzlich haben auch die ersten Studien am Menschen begonnen. Zunächst in den USA und dann auch in England. In der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Old Street im Zentrum Londons befindet sich das Moorfields Eye Hospital, die größte Augenklinik Großbritanniens. Kürzlich hat der Augenspezialist James Bainbridge als erster in Europa mit einer klinischen Studie begonnen, bei der embryonale Stammzellen zum Einsatz kommen. We believe that the eye has particular potential to benefit from this kind of technology. Wir glauben, dass insbesondere das Auge von diesen Zellen profitieren kann, denn das Auge ist gut vom Immunsystem abgeschirmt. Dadurch wird eine mögliche Abstoßungsreaktion der körperfremden Zellen durch Immunzellen verhindert. Außerdem ist das Auge in verschiedene Bereiche unterteilt, sodass wir die Zellen sehr gezielt an den richtigen Ort im Auge bringen können. Von einer US-Firma erhält James Bainbridge sogenannte retinale Pigmentepithelzellen, RPE-Zellen. Sie wurden in einem amerikanischen Labor aus menschlichen embryonalen Stammzellen gezüchtet. Mit ihnen behandeln die Londoner Ärzte Patienten, die an der Stargardt-Krankheit leiden, einer Augenkrankheit, die zur Erblindung führt. Wir haben ja gerade erst mit der Studie begonnen, aber es ist schon ermutigend, dass bisher keine ernsthaften Nebenwirkungen aufgetreten sind. Wir haben Hinweise, die andeuten, dass die Zellen im Auge des Patienten überleben. Die Sehfähigkeit könnte sich verbessert haben, aber es ist im Moment noch zu früh, um eine sichere Aussage zu treffen. Auch Krankheiten des Nervensystems sollen demnächst mit Zellen behandelt werden, die aus embryonalen Stammzellen hervorgegangen sind. Nach Ansicht des Stammzellenforschers Oliver Brüstle von der Universität Bonn wird es bald soweit sein. Es hat lange gedauert, aber jetzt kommen diese Entwicklungen richtig in die Gänge. Und ich würde auch erwarten, dass in den nächsten 5 Jahren Zellen aus humanen pluripotenten Stammzellen in Patienten transplantiert werden, auch im Bereich neurologische Erkrankungen. Aber die embryonalen Stammzellen haben 2 große Nachteile. Erstens, für ihre Herstellung werden Embryonen verbraucht, also getötet. Und zweitens, embryonale Stammzellen stammen nicht vom Patienten und werden deshalb von dessen Immunsystem als fremd erkannt und manchmal abgestoßen. Der japanische Stammzellenforscher Shinya Yamanaka hat deshalb eine Alternative entwickelt. Embryonale Stammzellen sind sehr gut. Das Potenzial der Zellen ist enorm, aber die Nachteile sind zu groß. Deshalb habe ich Zellen mit entsprechenden Fähigkeiten entwickelt. Sie stammen aber nicht aus menschlichen Embryonen, sondern aus den eigenen Körperzellen der Patienten. Not from human embryos, but from patients' own somatic cells. 2007 gelang es Shinya Yamanaka, reife Körperzellen des Menschen so zu verändern, dass sie wieder jugendlich und vielseitig wurden, nahezu embryonal. Diese Zellen nannte er induzierte pluripotente Stammzellen oder kurz IPS-Zellen. Die Methode nennt sich Reprogrammierung. Für diesen Durchbruch erhielt Yamanaka 2012 den Nobelpreis für Medizin. Vermutlich noch in diesem Jahr sollen in Japan die ersten Patientinnen mit IPS-Zellen behandelt werden. Sie leiden ebenfalls an Augenkrankheiten. Der Wettbewerb der Zellen hat begonnen. Eine dritte Methode zur Erzeugung vielseitiger Stammzellen ist unterdessen auf der Strecke geblieben, das Klonen. Bei dieser Technik werden reife Zellkerne aus Körperzellen in erbgutfreie Eizellen gespritzt. Selbst der Schöpfer des Klonschafes Dolly, Ian Wilmot, nutzt mittlerweile lieber die Technik aus Japan und nicht mehr das Klonen. Es wird möglich sein, all das mit iPS-Zellen zu machen, wozu wir bislang embryonale Stammzellen brauchten. Und sogar noch mehr. Das ist eine spannende Aussicht für die Stammzellenforschung. Die Zeit der Klontechnik in der Stammzellenforschung schien abgelaufen. Ein 2004 erzielter angeblicher Durchbruch in Südkorea entpuppte sich als Fälschung. Es wurde ruhig um das Klonen. Doch einige Gruppen forschten weiter, unter ihnen das Team um Shukrat Mitalipov am Primatenforschungszentrum der Universität von Oregon. 10 Jahre und viel Geduld brauchten die Forscher, bis es schließlich funktionierte. Zunächst bei Rhesusaffen und dann beim Menschen. Die Presse reagiert aufgeregt auf die Veröffentlichung im Fachblatt Cell. Die Gemeinde der Stammzellenforscher zeigt sich interessiert, nicht aber begeistert. Das gilt auch für Jürgen Häscheler, Stammzellenforscher am Institut für Neurophysiologie der Universität zu Köln. Ja, ich habe es mir also doch recht genau dann mal angeschaut. Es ist einfach nur eine Verbesserung von kleinen Schritten, sind zum Teil also neue Aspekte da reingekommen, zum Beispiel Verwendung von Caffein, von Deacetylase-Hämmern, bestimmte Faktoren, die jetzt noch zugegeben worden ist, die offensichtlich diese Reprogrammierungseffizienz gesteigert haben. Das therapeutische Klonen scheint nun also möglich. Für Jürgen Häscheler jedoch ist es dennoch keine Alternative zu den iPS-Zellen, die sich in seinem Labor bewährt haben. Diese Technik des therapeutischen Klonens war ja vor Jahren die einzige Methode, um an pluripotente Zellen, die Patienten identisch sind, zu kommen. Wie gesagt, ich halte die iPS-Zellen für das interessantere Modell, um patientenidentische Zellen zu bekommen, die dann auch therapeutisch dann für den Patienten dann wirksam sind. Jürgen Häscheler war das zuletzt mit einer Einschätzung, die er mit vielen seiner Kollegen teilt. Die geklonten Zellen braucht keiner mehr für die Therapie. Herr Lange, wie sieht Shukrat Mitalipov denn den Nutzen? Der teilt diese Meinung nicht. Der geht davon aus, dass auch diese geklonten Zellen, diese Zellen aus geklonten Embryonen, durchaus für die Medizin sinnvoll sein können. Es ist durchaus wieder von therapeutischem Klonen die Rede. Er muss dazu aber zeigen, dass diese Zellen wirklich mindestens genauso gut sind wie die Zellen, die durch Reprogrammierung, also diese iPS-Zellen, hergestellt worden sind. Also da muss jetzt der Vergleich erfolgen, denn beide Zellen sind ja körperidentisch, können aus Gewebe des Patienten hergestellt werden, aber man muss, wenn man verschiedene Methoden hat, zeigen, was die jeweilige Methode kann. Und da müssen jetzt Experimente stattfinden, die Shukrat Mitalipov jetzt eigentlich durchführen muss. Wenn schon keine Therapie, was ließe sich denn sonst mit den Zellen aus geklonten Embryonen anstellen? Vielleicht ganze Organe nachzüchten? Das ist eher nicht die Option. Das ist vielleicht Zukunftsmusik, aber um ein Organ herzustellen, braucht man verschiedene Zelltypen, die dann auch noch richtig miteinander interagieren müssen, dass da ein richtiges Organ entsteht. Diese Forschung ist noch ganz am Anfang und welche Zellen dafür die besten sind, das lässt sich heute noch gar nicht sagen. Was aber jetzt gemacht wird, und das wird in den nächsten Jahren stattfinden, ist das sogenannte Forschungsklonen. Das heißt, es werden Zellkulturen hergestellt, die Krankheiten nachspielen. Man nimmt Zellen eines Patienten und stellt entweder durch Klontechnik oder durch iPS-Technik dann Zellkulturen her. Und diese Zellkulturen entsprechen auf Zellniveau tatsächlich den Zellen eines Patienten, zum Beispiel mit Parkinson. Und dann kann man an dieser Zellkultur die Parkinson-Krankheit erforschen. Teilweise besser als in Tierversuchen, denn es handelt sich ja um menschliche Zellen. Und man kann sogar Medikamente ausprobieren. Man gibt Medikamente darauf und schaut, ob diese Zellkultur sich verbessert, sich verändert. Und da kann man tatsächlich jetzt Zellkulturen herstellen, entweder durch die Klontechnik aus geklonten Embryonen oder durch Reprogrammierung mit Hilfe dieser iPS-Zellen. Da wären wir aber wieder in der Konkurrenz zu den reprogrammierten Zellen. Könnte es sein, dass wir auch dafür das Klonen nicht brauchen? Das könnte durchaus sein. Ich denke, die meisten Wissenschaftler haben in den letzten Jahren auch schon begonnen, mit iPS-Zellen solche Zellkulturen herzustellen. Das heißt, da hat man schon begonnen, da hat man schon einen Vorsprung. Und ob die Zellen aus geklonten Embryonen besser sind, das weiß man natürlich noch nicht. Vielleicht geht es einfacher, vielleicht geht es schneller. Ich gehe aber nicht davon aus. Man hat schon so viel Erfahrungen mit den iPS-Zellen. Und auch für das Forschungsklonen gibt es eigentlich keinen Bedarf mehr. Das hätte früher kommen müssen. Dann würde diese Technik wirklich gebraucht. Also ich glaube, sie kommt tatsächlich zu spät. Jetzt haben wir zwei, wenn auch umstrittene Einsatzmöglichkeiten kennengelernt, das therapeutische Klonen und das Forschungsklonen, aber es gibt ja auch noch eine dritte Form, das Klonen mit dem Ziel, ein Kind zur Welt zu bringen. In den letzten Tagen hieß es immer wieder, dass die Embryonen aus Oregon nicht dafür geeignet seien. Das will mir nicht so richtig einleuchten. Wenn der Embryo einmal da ist, könnte er doch genauso wie bei der künstlichen Befruchtung auch eingesetzt werden. Im Prinzip ja. Es handelt sich ja um ein Embryo. Aber da muss man sagen, Embryo ist nicht gleich Embryo. Dieser Embryo stammt aus erwachsenen Zellen, aus dem Erbmaterial zum Beispiel einer Hautzelle. Und in diesem Erbmaterial haben sich im Laufe eines Menschenlebens viele Schäden angesammelt, Mutationen. Immer wenn Sonnenstrahlung zum Beispiel darauf tritt, dann treten Erbschäden auf. Und die stecken in diesem Embryo drin. Und deshalb besteht das Risiko, dass die weitere Entwicklung dadurch tatsächlich gestört ist. Das hat man bei Tierversuchen immer wieder gesehen. Es hat manchmal funktioniert, es ist tatsächlich ein Klon herangewachsen, aber man hat diese Technik immer noch nicht hundertprozentig unter Kontrolle. Da finden viele Prozesse in diesem Embryo statt, dass der weiter wachsen kann. Und dazu muss einfach alles stimmen. Und da ist es wirklich so, dass ein geklonter Embryo auf jeden Fall gut genug ist, um eine Stammzellenkultur herzustellen, aber längst nicht immer gut genug, dass er weiter sich entwickeln kann zum Fötus. Dennoch, bei den Tieren hat das ja oft genug geklappt. Warum sollte das nicht auch beim Menschen klappen? Im Prinzip könnte es auch beim Menschen klappen, aber die Versuche wären aufwendig und die wären tatsächlich auch schon aus dem Grund ethisch nicht zu verantworten, weil viele Eizellen verbraucht würden und weil auch Embryonen entstehen würden, die mit Krankheiten zur Welt kommen würden. Und weil natürlich auch das Risiko einer Fehlgeburt sehr, sehr hoch ist. Und das sind alles Gründe, weshalb sich ethisch in diesem Bereich überhaupt nicht forschen lässt. Bei etlichen Tierarten sind die Versuche gemacht worden. Die Tiere sind geboren. Man kann einige von ihnen bewundern, streicheln und verzehren. Man kann sie sogar besuchen. Wer geklonte Tiere bestaunen will, muss weit reisen. Zum Beispiel nach Idaho in den Nordwesten der USA. Ed Burdick ist Maultiertrainer in Idaho Falls. Sein Lieblingstier heißt Idaho Jam und ist ein Klon. Stolz präsentiert das Maultier einige Kunststücke. Es scheint regelrecht zu tanzen. Okay, now to go forward. Kind of a cluck cluck. And the other one is a kiss. Ein anderes geklontes Maultier steht etwa 50 Meilen entfernt vor einem Gebäude der Universität von Idaho in Moskau. Okay, girl. Dirk van der Waal ist Professor für Tierzucht an der Universität. 2003 war er an Klonexperimenten beteiligt. Bis heute wundert er sich, warum drei erbgleiche, geklonte Maultiere so unterschiedlich sein können. Denn Utah Pioneer hat das gleiche Erbgut wie der talentierte Idaho Jam und blieb doch für alle Maultiertrainer ein hoffnungsloser Fall. Absolut untalentiert. This is Utah Pioneer, one of our three cloned mules that were all born in 2003. All three clones healthy from birth and continue to be healthy. Alle drei Klone sind von Geburt an gesund. Wir haben sie regelmäßig und sorgfältig untersucht. Bis heute haben wir keine Auffälligkeiten beobachtet. And never observed anything out of the ordinary. Die Klontechnik hat ihre Tücken. Das musste auch Lou Hawthorne lernen. Er wollte mit geklonten Haustieren Geld verdienen, aber er erhielt kaum Aufträge und seine Klonfirma ging pleite. Was von seinen Aktivitäten blieb, ist ein einzelner geklonter Hund. Mira, die exakte genetische Kopie von Lou Hawthorns ehemaligem Hund Missy. Klonen, das stellten wir uns vor wie eine große Kopiermaschine. Du drückst auf den Klonknopf und bekommst einen Klon. Und so dachten wir, wie wäre es, wenn wir unsere geliebte Missy klonen würden? Wir brauchten 10 Jahre, von 1997 bis Dezember 2007, als Missys Klon Mira geboren wurde. Und jetzt sitzt sie zu unseren Füßen und versucht, unsere Muffins zu stehlen. Aber es gibt auch einige wenige Firmen, für die sich das Klonen gerechnet hat und die es nach wie vor einsetzen in der Rinderzucht. So this is one of our calves. He's actually sleeping. Das kleine geklonte Kälbchen schläft. Es ist eines von mehreren hundert geklonten Kälbern, die jedes Jahr in den USA geboren werden, die meisten im mittleren Westen. Einige sind Klone prämierter Bullen für die Zucht, andere sind genetisch manipulierte Kühe und sollen mit ihrer Milch Medikamente produzieren. Diese Forschung geht weiter, von einem Durchbruch könne aber keine Rede sein, so erklärt James Robble aus Sioux Falls, South Dakota, Klonpionier im Ruhestand. Wir haben jetzt möglicherweise das letzte Tal erreicht. Das Interesse am Klonen lässt wieder einmal nach. Die Frage lautet jetzt, werden wir aus diesem Tal wieder herauskommen? Um das zu schaffen, müssen wir das Klonen effizienter machen. Und wir müssen eine Anwendung präsentieren, die vielen Menschen nützt. Einige Wissenschaftler denken bei Anwendungen an das Klonen menschlicher Embryonen. Zunächst war es der Unternehmer Richard Seed aus Chicago, dann die Sekte der Raelianer, der italienische Frauenarzt Severino Antinori, der Klonspezialist U Suk Hwang aus Südkorea und zuletzt ein Reproduktionsmediziner aus Los Angeles namens Samuel Wood. Ich besitze außergewöhnliches Selbstbewusstsein. Ich glaube, es gibt kein Ziel, das ich nicht erreichen kann. 2008 vermeldete Samuel Wood tatsächlich die Entstehung eines geklonten Embryos. Er verwendete sein eigenes Erbmaterial und es entstand angeblich ein Embryo aus wenigen Zellen. Aber er wuchs nicht weiter und auch die Gewinnung von Stammzellen aus diesem Embryo schlug fehl. Deshalb blieb die Fachwelt skeptisch. Samuel Wood ließ sich davon nicht beeindrucken. Mir ist noch nie etwas misslungen. Und auch diesmal habe ich nicht vor zu scheitern. Ich erwarte, dass wir erfolgreich sein werden. Dann hörte die Weltöffentlichkeit nichts mehr von Samuel Wood. Geklonte Tiere und klonende Menschen. Die Mischung ist bunt und gibt allen Anlass, über eine Ächtung des Klonens nachzudenken. Warum hat die Staatengemeinschaft die Zeit seit Dolly nicht genutzt, um klare Grenzen zu ziehen? Das war die Frage an Ingrid Schneider. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Forschungsverbund Biotechnologie, Gesellschaft und Umwelt der Universität Hamburg. Sie und ihre Kollegen beraten unter anderem das Parlament. Nun, man hat sich international nicht einigen können, ob man beide Formen des Klonens verbietet, sowohl das Forschungsklonen wie das reproduktive Klonen. Und da gab es Anfang des Jahrtausends verschiedene Versuche, auch die rot-grüne Bundesregierung war da sehr aktiv. Aber es wurde dann eben keine UN-Konvention verabschiedet, die das Ganze rechtsverbindlich geächtet hätte, sondern nur eine sogenannte Deklaration der Vereinten Nationen, die die nationalen Gesetzgeber auffordert, beide Formen des Klonens gesetzlich zu verbieten und auch explizit sagt, dass Frauen vor Ausbeutung geschützt werden müssen. Aber das Problem ist eben, dass es nicht völkerrechtlich verbindlich ist und seither ist zu wenig passiert. Außer in Australien gab es kaum Gesetzgebungsverfahren und man hat also diese Deklaration nicht zum Anlass genommen, national in der Gesetzgebung nachzuziehen. Das bedeutet, weltweit gibt es kein Land, in dem das reproduktive Klonen verboten wäre, außer Australien. Doch, es gibt sehr viele Länder, in denen das reproduktive Klonen verboten ist. Also man kann sich auf den Standpunkt stellen, beispielsweise in Deutschland, Niederlande, Schweiz, auch in Frankreich ist es explizit verboten. Aber es gibt Regelungslücken, sogar im strengen deutschen Embryonenschutzgesetz. Die Frage ist eben, ob ein geklonter Embryo tatsächlich als Embryo im Sinne des Embryonenschutzgesetzes anzusehen ist oder ein künstliches Gebilde. Und es ist eben auch unklar, ob bereits der Embryo mit der Kernverschmelzung grundgesetzlich geschützt ist oder erst 14 Tage später oder bei der Einnistung. Und das sind alles rechtliche Regelungslücken und ungeklärte Fragen. Und deswegen kann man zwar sagen, das Embryonenschutzgesetz verbietet das reproduktive Klonen und auch die Eizellspende für die Reproduktion, aber es gibt Regelungslücken, die das Forschungsklonen auch nicht unbedingt ganz nied- und nagelfest ausschließen. Wie schätzen Sie den politischen Willen im Moment ein? Glauben Sie, dass Bewegung in die politische Landschaft kommt? Nun, es kommt darauf an, ob Parteien oder einzelne Politiker sich das zu einem Anliegen machen. Das ist natürlich im Moment noch nicht abzusehen. Wir befinden uns im Vorwahlkampf. Aber in der nächsten Legislaturperiode könnte man durchaus entsprechende Ansätze machen. Das hängt aber dann eben wirklich von der politischen Initiative und dem Agenda-Setting der Akteure ab. Selbst wenn sich viele Staaten international dazu durchringen sollten, das reproduktive Klonen zu verbieten, Glauben Sie, dass es trotzdem kommen wird? Also wissen Sie, bei diesem Thema begibt man sich immer auf eine ganz schwierige Gratwanderung zwischen Hype und Verharmlosung. Ich mache mir jetzt nicht persönlich Sorgen, dass im nächsten Jahrzehnt es bereits einen geklonten Menschen geben wird, der geboren wird. Also soweit ist die Technik ja noch ganz, ganz lange nicht. Dennoch meine ich, dass man versuchen sollte zu verhindern, dass überhaupt einzelne Forscher oder einzelne Frauen und Paare sich auf diesen Weg begeben. Und da ist es mir sehr viel lieber, wenn das Thema nicht nur durch die Selbstregulation der Forschung oder durch unverbindliche Deklarationen geregelt wird, sondern wenn es explizit gesetzlich verboten wird. Für die Entwicklung von geklonten Menschen bestehen weiterhin viele, viele technische Hürden und es würde auch einen enormen Eizellverbrauch voraussetzen. Auch in Oregon hat man ja bezahlte Eizellspenderinnen gewonnen, die sich einer Hyperstimulation aussetzen mussten, um mehrere Eizellen zu gewinnen. Und wenn dieses Verfahren nun tatsächlich breiter angewandt würde, bräuchte man eine Heerschar von Frauen, die sich damit hohen Gesundheitsrisiken aussetzen. Und ich denke, auch das wäre ein guter Grund zu sagen, man setzt da eine ganz klare Grenze. Wir wissen außerdem aus Tierversuchen seit Dolly, auch bei anderen Säugetieren, dass es die hohe Wahrscheinlichkeit gibt von Fehlbildungen und von Totgeburten. Und von daher ist natürlich die Frage, ob man solche Menschenexperimente überhaupt Frauen zutrauen würde. Aber ich denke, man sollte trotzdem nicht darauf bauen, dass alle Forscher und Paare freiwillig auf solche Optionen verzichten. Man kann sich ja durchaus Konstellationen vorstellen, wie zum Beispiel der Wunsch nach dem Ersatz eines verstorbenen Kindes oder einem Gewebespender für ein krankes Kind. Also ich will das nicht völlig ausschließen, auch wenn ich vor einem Hype warnen möchte. Und ich glaube, dass sich durchaus die Bundesregierung damit profilieren könnte, das Thema im UN-Rechtsausschuss wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Sonst besteht eben die Gefahr, dass es eine schleichende und intransparente Weiterentwicklung in den Labors gibt. Ingrid Schneider war das, Politikwissenschaftlerin von der Universität Hamburg. In den letzten Tagen haben sich viele Experten für eine Ächtung des reproduktiven Klonens ausgesprochen. Stammzellforscher wie Oliver Brüstle, Vertreter der Kirchen wie Wolfgang Huber, Mitglieder des Deutschen Ethikrats wie Wolf-Michael Kartenhusen. Man scheint sich einig, ob der Wille diesmal wirklich in eine rechtlich verbindliche Konvention mündet, muss sich erst noch zeigen. Das waren Hintergründe zu den Klonexperimenten aus den USA. Im Studio war mein Kollege Michael Lange und am Mikrofon Christiane Knoll, die sich an dieser Stelle verabschiedet.